It's a privilege for me to be here today. Es ist ein großes Vorrecht für mich heute hier zu sein. I pray that God's message for each of you will be clear and meaningful. Und ich bete, dass Gottes Botschaft für jeden von euch klar und bedeutungsvoll sein möge. Recently I was returning home from a business trip. Vor kurzem bin ich nach Hause gekommen von einer Geschäftsreise. On what turned out to be a very bumpy airplane ride. Und das hat sich als ein sehr wackeliger Flug herausgestellt. I wasn't worried that we would crash. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass wir jetzt abstürzen. But during those times of turbulence, aber während dieser Turbulenzen, God provided the initial focus for this message. Hat Gott den ursprünglichen Gedanken von dieser Botschaft jetzt vorbereitet. His prompting was, sein Impuls war, Mike, what are you really afraid of? Mike, wovor hast du eigentlich wirklich Angst? So I started thinking about that question. Also habe ich mir über diese Frage Gedanken gemacht. Some common fears for many of us include, und einige ganz normale Ängste von uns beinhalten, a fear of flying, zum Beispiel die Angst vorm Fliegen, a fear of high places, oder eine Angst vor höheren Plätzen, also hoch, ja, vor Höhenangsten. And a fear of public speaking. Und eine Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen. But none of those really answered the question. Aber keine von diesen Ängsten haben wirklich diese Frage beantwortet. So God answered it for me. Also hat Gott sie für mich beantwortet. He said, Mike, er hat gesagt, Mike, your biggest fear is that you will fail. Deine größte Angst ist, dass du versagst. That you fail your family. Dass du vor deiner Familie versagst. That you fail your friends. Vor deinen Freunden. You fail in your career. In deiner Karriere. And of primary concern. Und ein Hauptanliegen. Is that you will fail me. Oder deine Hauptangst ist, dass du vor mir versagst. That was it. Und das war's. I'm afraid to fail. Ich habe Angst zu versagen. But God, I don't want to be a failure. Aber Gott, ich möchte kein Versager sein. So that thought caused me to sit up. Also dieser Gedanke hat mich dazu gebracht, mich aufzusetzen. And to take notice of what God was really telling me on that plane ride. Und einfach wirklich auf das aufzupassen, was mir Gott da sagen wollte an diesem Flug. And thankfully he calmed my fear of failing tonight. Und thankfully. Also Gott sei Dank hat er Gott sei Dank hat er diese Angst vor dem Sprechen jetzt gedämpft heute Abend. For he had reminded me that he had already decided the message I should share. Denn er hat mich daran erinnert, dass er sich schon entschieden hat, welche Botschaft ich heute euch mitteilen soll. So here we go. Also. One thing became very clear as I thought about all this. Eine Sache ist mir sehr klar geworden, während ich mir darüber über diese Dinge Gedanken gemacht habe. My fear, and maybe you share a similar fear. Meine Angst, und vielleicht hast du eine ähnliche Angst. Is that when my Christian faith is on the line? Das ist die, dass wenn mein christlicher Glaube jetzt geprüft wird. When my trust in God is put to the test. Wenn mein Vertrauen auf Gott getestet wird. When he calls on me to do something that seems beyond my capabilities and talents. Wenn er mich ruft, etwas zu tun, was über meine Fähigkeiten hinauszugehen scheint. I fear that I will fail in my response to him. Dann habe ich Angst davor, dass ich versage in meiner Reaktion auf ihn. And since I don't want to be a failure, nachdem ich kein Versager sein möchte, I often choose to do nothing. Wähle ich es oft, nichts zu tun. I choose not to respond at all. Ich wähle überhaupt nicht zu reagieren. The bottom line, und dann der Schlusspunkt davon. When God says go, will I say no? Wenn Gott sagt geh, werde ich nein sagen. When we initially talked about coming to Vienna, und wie wir ursprünglich darüber gesprochen haben, nach Wien zu kommen, I have lots of excuses for not wanting to come. Hatte ich viele Entschuldigungen, nicht kommen zu wollen. Will we be able to raise enough money for both my wife and I to make the trip? Werde ich genug Geld aufstellen können, dass meine Frau und ich kommen können? And who will take care of our four kids at home? Und wer wird sich um unsere vier Kinder zu Hause kümmern? Oh, by the way, I don't have any mission trip experience. Und übrigens, ich habe überhaupt keine Missionsreiseerfahrungen. And as Mark mentioned, I'm just a computer guy from an insurance company. Und wie der Mark das erwähnt hat, ich bin eigentlich nur so ein Computermensch von einer Versicherung. And what would I do when I get there anyway? Und was mache ich, wenn ich da hinkomme? Little did I know all that God had planned for me, including sharing this message with you tonight. Aber sehr wenig Ahnung hatte ich davon, was Gott alles für mich geplant hat, und das inkludiert auch diese Botschaft heute Abend. I am here because God took care of all those concerns and many, many more. Ich bin hier, weil Gott sich um all diese Sorgen gekümmert hat und noch viele mehr. This time I said yes, and I have been richly blessed as a result. Diesmal habe ich ja gesagt und ich wurde sehr reich gesegnet. But there have been many other times when I have failed to respond so positively to God. Aber da waren viele andere Zeiten, wo ich nicht so positiv auf Gott reagiert habe. And I suspect the same is true for you. Und ich nehme mal an, dass dasselbe auch für euch wahr ist. But why? Aber warum? My list of failures has some characteristics that might sound familiar to you. Meine Liste von Versagen hat so ein paar Charakteristika, die euch vielleicht bekannt vorkommen. I try to do things in my own strength. Ich habe versucht, Dinge in meiner eigenen Stärke zu tun. I get a little glimpse of what God is doing. Ich bekomme eine kleine Idee davon, was Gott tut. And then I say, I can take it from here. Und dann sage ich, okay, jetzt kenne ich mich aus, jetzt kann ich schon weitermachen. Or I compare myself to others. Oder ich vergleiche mich selbst mit anderen. And I tend to let those who are more gifted take care of things. Und ich tendiere dazu, die vielleicht mehr begabt sind, sich um die Dinge zu kümmern. That's not my calling anyway. Das ist eh nicht mein Ruf. Or I put too much value in what people think of me. Oder ich nehme das zu wichtig, was Leute von mir denken. And I don't want them to think of me as a failure. Und ich möchte nicht, dass sie von mir als ein Versager denken. And the best one. Und das Beste. After I've made a huge mess of things on my own. Nachdem ich jetzt selber da ein großes Chaos verursacht habe. I turn to God to rescue me. Dann wende ich mich zu Gott, um mich da jetzt wieder herauszuholen. If you're like me. Wenn du so wie ich bist. The good thing is we're not alone. Dann ist das Gute, dass wir nicht alleine sind. Just look around you. Brauchst dich nur ein bisschen umsehen. And scripture is full of people who have failed. Die Schrift ist voll mit Leuten, die versagt haben. In the response to God at one time or another. In ihrer Reaktion auf Gott zu verschiedenen Zeiten. Moses. Jonah. David. Peter. Petrus. And on and on and on. Und so weiter. In Romans 3:23 it's very clear. Und Römer 3:23 wird das sehr klar. For all have sinned. Denn alle haben gesündigt. And fall short of the glory of God. Und sind des Ruhmes nicht würdig, den sie bei Gott haben sollten. Now this would be a very depressing message if it ended right here. Also wenn ich jetzt hier aufhören würde, dann wäre das eine sehr deprimierende Botschaft. It's going to get more positive. Aber es wird positiver. But thanks to God, he rescues us from our failures. Aber Gott sei Dank rettet Gott uns von unseren Versagen und Fehlern. And restores us to him. Und bringt uns wieder zurück zu ihm. Romans 5:8 provides our hope. Römer 5:8 bringt uns die Hoffnung. While we were still sinners. Während wir noch Sünder waren. Christ died for us. Ist Christus für uns gestorben. In fact, God desires that we succeed and not fail. Eigentlich möchte Gott, dass wir Erfolg haben und nicht versagen. The three verses that came to mind as I thought about this. Die drei Verse, die mir eingefallen sind, wie ich darüber nachgedacht habe. 1 Timothy 2:4. 1 Timotheus 2:4. God wants all to be saved. Gott möchte, dass alle errettet werden. And come to knowledge of the truth. Und die Wahrheit kennenlernen. And in John 14:2. Johannes 14:2. Jesus promised this. Hat Jesus Folgendes verheißen. I go to prepare a place for you. Ich gehe, um eine Stätte euch zu bereiten. He wouldn't have done it if he wasn't expect us to be there. Er hätte das nicht gemacht, wenn er nicht erwarten würde, dass wir dann auch dort sein werden. God wants us to succeed. Gott möchte, dass wir Erfolg haben. And in Ephesians 1:4. Und Epheser 1:4. For he chose us. Denn er hat uns ausgewählt. You and me. Dich und mich. In him before the creation of the world. In ihm vor der Schöpfung der Erde. We are chosen by God. Wir sind ausgewählt von Gott. God wants each of us to succeed and overcome that fear of failure. Gott möchte, dass jeder von uns Erfolg hat und diese Angst vor dem Versagen überwindet. And with that goal in mind, und mit diesem Ziel, he uniquely qualifies, qualifiziert er each of us to be active members of this body. Jeden einzelnen von uns, ein aktiver Teil dieses Leibes zu sein. We are called to partner with God. Wir sind berufen, Partner mit Gott zu sein. To make a difference for his kingdom. Um einen Unterschied für sein Königreich zu machen. Now Satan will try to convince us that we really don't matter to God. Satan möchte uns überzeugen, dass wir wirklich für Gott egal sind. He'll try to convince us. Er versucht uns zu überzeugen, that our skills and talents are our own accomplishments. Dass unsere Fähigkeiten und Talente unser eigenes, dass wir das selbst zustande gebracht haben. That our past sins and failures disqualify us in God's eyes. Dass unsere vergangenen Sünden und Versagen uns disqualifizieren vor Gott. Or he'll try to convince us. Oder er versucht uns zu überzeugen. That we're just not quite ready to make a difference yet. Dass wir jetzt einfach noch nicht bereit sind, um einen Unterschied zu machen. By the way, there's other people more qualified anyway. Es gibt ja eh andere Leute, die qualifizierter sind. Because Satan's idea is to distract us. Satans Idee ist, uns abzulenken. And to discourage us. Und uns zu entmutigen. So much that we are paralyzed. So sehr, dass wir wie gelähmt sind. From getting in the game and serving God. Dass wir einfach dann nicht in dieses da einsteigen und Gott dienen. But you know what? Aber wisst ihr was? Satan's a liar. Satan ist ein Lügner. He will try to constantly remind you of your shortcomings. Er wird ständig versuchen, dich an deine Versagen zu erinnern. And he will try to repeatedly replay all your past failures over and over and over again. Immer wieder und immer wieder in deinen Gedanken deine vergangenen Versagen dir vorspielen. For me it's things like anger. Für mich sind das so Dinge wie Wut or pride, oder Stolz or lust, oder Lust or selfishness, oder Selbstsucht or that failure, fear of failure. Oder diese Angst vor dem Versagen. Thankfully, God's approach is very, very different. Aber Gott sei Dank ist Gottes Weg, dass diese Sache anzugehen, ganz anders. His promise rings loud and clear. Seine Verheißung klingt sehr laut und klar. I forgive you, my child. Ich vergebe dir, mein Kind. Rather than remembering our past failures, viel besser als unsere vergangenen Versagen, uns daran zu erinnern. When we receive Christ as our Savior, wenn wir Christus als unseren Retter empfangen, God becomes our master editor. Dann wird Gott unser Meister, sagt man, Editor. We'll go with editor. Think about an editor. Denk über einen. Einen Herausgeber, okay. Like in a book or in a movie. In einem Buch oder einem Film. Or sermon notes. Sermon notes. Oh, oder Predigtnotizen. It's the responsibility of the editor. Ist die Verantwortung des Herausgebers. To improve the quality and the content of the finished product. Um die Qualität und den Inhalt des letztendlichen Werkes zu verbessern. I'd like to share a portion of a letter with you. Ich möchte euch gerne einen Teil von einem Brief mitgeben. I received this letter from my friend Kelly. Ich habe diesen Brief von einem Freund empfangen. She has been faithfully praying for us. Sie hat treu für uns gebetet. Ever since we decided to come to Vienna. Seitdem wir uns entschlossen haben, nach Wien zu kommen. And this letter came at a perfect time. Und dieser Brief ist zu einer perfekten Zeit gekommen. It was the Monday before I left for Austria. Das war der Montag, bevor wir nach Österreich geflogen sind. She didn't know what my sermon was about. Sie hat nicht gewusst, worüber ich sprechen würde in der Botschaft. But these were the words in her note. Aber das waren die Worte in ihrem Brief. She said, sie schrieb, I got to thinking this week about how grateful I am that God is an editor. Ich habe diese Woche darüber nachgedacht, wie dankbar ich bin, dass Gott ein Herausgeber ist. Through the death of his precious son, durch den Tod seines wertvollen Sohnes, my sin, meine Sünde, my failure, mein Versagen, and my mistakes are edited out, they're erased. Werden die eben, mein Versagen, meine Sünde und so weiter, einfach ausgestrichen. The forgiving salvation of Jesus Christ, die vergebende Errettung von Jesus Christus, releases my sin, befreit oder lässt meine Sünde gehen. And I become clean in his sight. Und ich werde rein in seinem Anblick. What a triumph. Was für ein Triumph. What grace. Was für eine Gnade. What a privilege. Was für ein Privileg. He can see me as the final finished product. Er kann mich sehen als das letztendliche vollbrachte Produkt. So be encouraged. Also sehr ermutigt. We are each uniquely qualified by God. Wir sind jeder einzelne ganz besonders qualifiziert von Gott. To do his work. Um sein Werk zu tun. In this world. In dieser Welt. Work that have eternal impacts. Und Werke, die ewigen Einfluss haben. Each one of you. Jeder einzelne von euch. Has a unique combination of talent. Hat eine ganz besondere Kombination von Talenten. Spiritual gifts. Geistlichen Gaben. Personal experiences. Persönlichen Erfahrungen. And personality traits that are unlike anyone else. Und Persönlichkeitseigenschaften, die anders sind als von jedem anderen Menschen. You are unique. Du bist besonders. And you are uniquely qualified. Und du bist besonders qualifiziert. You're one of a kind. Du bist einfach nur, es gibt nur dich nur einmal. And you are called to serve in partnership. Und du bist berufen, in einer Partnerschaft zu dienen. With a one of a kind God. Mit diesem Gott, wo es auch nur einen, diesen einen gibt. What might that partnership look like? Wie sieht diese Partnerschaft vielleicht aus? God sent me 6 points for that. Gott hat mir da 6 Punkte davon gegeben. And some scripture verses that go with them. Und ein paar Schrift, also Verse dazu. We're going to look at those points. Wir werden uns diese Punkte ansehen. I'll give you the scripture verse. Und ich gebe euch dann die Verse dazu. And a couple key words from each one of those. Und ein paar Schlüsselworte von jedem einzelnen davon. And there'll be one we'll read all together. Or we'll read, I'll read the whole thing for just one of them. Ich werde dann von einem davon das Ganze lesen. Okay. I'll read this one. It's going to look bad. We're just kind of cheating up here. First point about that partnership. Der erste Punkt über diese Partnerschaft. God desires a deep relationship with us. Gott wünscht sich eine tiefe Beziehung mit uns. Via prayer and the reading of His Word. Durch Gebet und das Lesen von seinem Wort. In 1 Thessalonians 5:17. In 1. Thessalonicher 5:17. We are encouraged to pray continually. Werden wir ermutigt, ständig zu beten. And in Colossians 3:16. Und in Kolosser 3:16. We are encouraged to have the Word dwell richly within us. Werden wir ermutigt, das Wort reich in uns wohnen zu lassen. And the second point of this partnership. Und der zweite Punkt von dieser Partnerschaft. God desires priority over everything. God desires priority over how we spend our time, our money, and our energy. Gott möchte Priorität haben über darüber, wie wir unsere Zeit verbringen, unser Geld ausgeben und unsere Energie ausgeben. In Mark 12:30. In Markus 12:30. We're told about God wants to serve God with our heart, our soul, our strength and our mind, all together, everything about us. Wird uns gesagt, dass wir Gott dienen sollen mit unserem Herzen, unserer Seele und unserem Verstand. And I'm sure many of you know Matthew 6:33. Und ich bin sicher, dass viele von euch Matthäus 6:33 kennen. Where we are challenged to serve God's, seek God's kingdom first. Wo wir herausgefordert werden, Gottes Reich zuerst zu suchen. He desires priority over everything that we do. Er möchte Priorität haben über alles, was wir tun. And a third point of this partnership. Und der dritte Punkt von dieser Partnerschaft. God wants us to discover our areas of deep passion and serve Him there. Gott möchte, dass wir die Gebiete von unserer tiefen Leidenschaft finden und ihm dort dienen. In 1. Peter 4:11. In 1. Petrus 4:11. We are to serve so that God is praised in all things that we do. Wir sollen dienen, damit Gott gepriesen wird in all den Dingen, die wir tun. In the verse we're going to look at together, if you want to turn to Joshua 24:15. Und den Vers, den wir uns gemeinsam anschauen möchten, wenn er dort vielleicht aufschlagen möchte, ist Josua 24:15. And this is an area where God is really working on me from a partnership perspective. Und das ist jetzt eine Sache, wo Gott wirklich an mir arbeitet in dieser Partnerschaftsperspektive. God wants us to serve in areas that cause us to stretch. Gott möchte uns, dass wir dienen in Dingen, die uns dazu bringen, ausgedehnt zu werden. To stretch ourselves in ways we never expected. Wo wir einfach herausgefordert werden in auf Arten, wie wir uns das nie vorstellen hätten können. And in ways we cannot do on our own. und wo wir das eben nicht selbst tun können. Joshua 24:15. But if serving the Lord seems undesirable to you, ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, then choose for yourself this day whom you will serve. Dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Whether the gods your forefathers served before beyond the river. See, let me read it again. Whether the gods your forefathers served beyond the river. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stromes waren. Or the gods of the Amorites. Oder den Göttern der Amoriter. In whose land you are now living. In deren Land ihr wohnt. That is, but as for me and my household. Ich aber und mein Haus. We will serve the Lord. Wir wollen dem Herrn dienen. I'm still working on that one. Und ich arbeite noch an dem. Maybe that's why I'm in Vienna. Vielleicht bin ich deswegen in Wien. There's another point of this partnership. Da gibt's noch einen anderen Punkt zu dieser Partnerschaft. God wants us to be in constant communion with Him. Gott möchte, dass wir in ständiger Gemeinschaft mit ihm sind. In Romans 12:1. Römer 12:1. We are called to be a living sacrifice, dedicating everything that we are to God. Werden berufen, ein lebendiges Opfer zu sein. And then the final point of this partnership. Und dann der letzte Punkt von dieser Partnerschaft. God wants us, John 3:16. Gott möchte uns, Johannes 3:16. So guess what? Also ratet mal. It's time to get in the game. Es ist Zeit, da in dieses Spiel einzusteigen. God needs you to be an active player on His team. Gott braucht dich, dass du ein aktiver Spieler auf seinem Team bist. He delights in our efforts to be part of the game. Er erfreut sich an unserem Bemühen, Teil von dem Spiel zu sein. In His honor. In seiner Ehre. And for His glory. Und für seine Herrlichkeit. I had to think about that for a while. Ich musste da eine Weile drüber nachdenken. What does that mean to me? Was bedeutet das für mich? Let me share some thoughts that came to mind. Und ich möchte ein paar Gedanken mitteilen, die mir da eingefallen sind. It's a real privilege to be on God's team. Es ist ein wirkliches Vorrecht, auf Gottes Team zu sein. So join the team. Also werde Teil von dem Team. And do it now. Und tu's jetzt. Be faithful, not fearful. Sei treu und nicht ängstlich. It's time to get in the game. Es ist Zeit, in das Spiel einzusteigen. And you need to do it now. Und du musst es jetzt tun. Don't worry about being the best player on the team. Mach dir keine Sorgen darüber, der beste Spieler am Team zu sein. Focus on doing your best for the team. Sondern konzentriere dich auf dein Bestes für das Team. And do it now. Und tu es jetzt. And this one really got me. Und das hat mich wirklich erwischt oder berührt. The power that raised Jesus from the dead. Die Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat. The power that conquered sin. Die Kraft, die Sünde überwältigt hat. The power that put Satan in his place. Und die Kraft, die Satan in seinen Platz gestellt hat. The power that saves you and me. Die Kraft, die dich und mich rettet. That power belongs to our heavenly coach. Diese Macht, diese Kraft gehört unserem himmlischen Trainer. And it's available to everybody on the team. Und die steht jedem am Team zur Verfügung. Time to get some power. Es ist Zeit, sich etwas von dieser Kraft zu holen. And it's time to get it now. Und es ist Zeit, es jetzt zu holen. The best part? Der beste Teil? The game is already won. Das Spiel ist schon gewonnen. Satan's the loser. Satan ist der Verlierer. God is the winner. Gott ist der Gewinner. We're on the winning team. Und wir sind am gewinnenden Team. And at the end of the game, when we arrive in heaven. Und dann am Ende des Spiels, wenn wir im Himmel ankommen. What glorious words we will hear. Was werden wir für wunderbare, herrliche Worte hören? Well done, my good and faithful servant. Gut gemacht, du treuer Diener. And the game plan is really very simple. Und dieser Spielplan ist wirklich ganz einfach. God created you and me in His image. Gott hat dich und mich in seinem Bildnis geschaffen. To live a victorious life. Ein siegreiches Leben zu führen. Believe Him. Glaub ihm. Jesus Christ died for you and me. Jesus Christus ist für dich und mich gestorben. So we could enjoy that winning partnership with the Father. Damit wir uns an dieser gewinnenden Partnerschaft mit dem Vater erfreuen können. So accept him. Also nehm ihn einfach an. And the Holy Spirit dwells inside of us to guide your daily steps. Und der Heilige Geist wohnt in uns, um unsere täglichen Schritte zu führen. So let's follow him. Also lasst uns ihm folgen. And being in the game doesn't require some heroic effort. Und im Spiel zu sein, braucht's nicht, also irgendwelche heldenhafte Taten zu setzen. Or some big mission trip across the ocean. Oder irgendeine große Missionsreise über den auf die andere Seite des Meeres. It requires a response to a prompting from God. Sondern einfach eine Antwort auf einen Impuls von Gott. To reach those in your own home. Um die zu erreichen, die in deinem eigenen Heim wohnen. To reach out to your friends. Oder deine Freunde. To make a difference at the office or at your job. Einen Unterschied zu machen an deinem Arbeitsplatz. Or find a place to serve in your church. Oder einen Platz in deiner Gemeinde zu finden, wo du dienen kannst. There's a translation of the Bible that I've been reading lately. Und es gibt eine Bibelübersetzung, in der ich in der letzten Zeit gelesen habe. It's called The Message. Das nennt sich die Botschaft. And I mentioned Romans 12:1 earlier. Und ich habe etwas vorher Römer 12:1 erwähnt. And it has a great way of describing how we are to commit ourselves to God. Und es beschreibt sehr gut, wie wir uns Gott hingeben sollen. So I want to read that translation to you. Und ich möchte jetzt euch diese Übersetzung vorlesen. This is God's message to us. Das ist Gottes Botschaft für uns. So here's what I want you to do. Hier ist die Sache, die ich möchte, dass ihr tut. Take your everyday ordinary life. Nimm dein tägliches ganz normales Leben. Your sleeping. Dein Schlafen. Your eating. Dein Essen. Your going to work. Dein zur Arbeit gehen. Your walking around life. Das einfach herumgehen im Leben. And place it before God as an offering. Und gib das hin vor Gott als ein Opfer. He wants to be part of us, our everyday lives. Er möchte einfach Teil von unserem täglichen Leben sein. When I was putting this message together, und wie ich diese Botschaft jetzt zusammengestellt habe, there wasn't a fly in front of me. Da war keine Fliege vor mir. I left some spot here, some place in the message here. Da habe ich hier ein bisschen Platz gelassen. Because I knew when we got to Vienna. Denn ich wusste, wenn ich nach Wien kommen würde, some things would happen this week that I would need to share with you. Dass da ein paar Dinge passieren würden, die ich dann euch mitteilen sollte. So for the next 3 hours. Also für die nächsten 3 Stunden. Oh, for the next 3 points, I'm sorry. Nein, für die nächsten 3 Punkte. I'm just going to share a couple things that have been very a lot to me this week. Möchte ich einfach euch ein paar Dinge erzählen, die mir diese Woche viel bedeutet haben. I learned a new term. Ich habe ein neues Wort gelernt. And it's come to mean a lot to me this week. Und das bedeutet mir sehr viel in dieser Woche. The term is called holy ground. Das nennt sich heiliger Boden. It's the place where God fills in. Das ist der Platz, wo Gott das ausfüllt. The gap between what I can do on my own. Dieses Loch oder diese Grube von den Dingen, die ich selbst tun kann. And what I can do if I partner with him. Und dem, was ich tun kann, wenn ich Partner mit ihm bin. I could never imagine being here without that partnership. Ich kann mir nicht vorstellen, hier zu sein ohne diese Partnerschaft. It's great to have a name for it. Und es ist schön, da einen Namen dafür zu haben. Thanks, Jill. Danke, Jill. Another thing happened to me this week. Und eine andere Sache ist diese Woche passiert. Some men went to the Oasis. Ein paar von den Männern, wir sind zur Oase gefahren. I had the opportunity to play chess with a young man from Chechnya. Und ich habe da die Möglichkeit gehabt, Schach zu spielen mit einem Mann, jungen Mann von Chechnya, Russia. Tschetschenien. He was 13 or 14. Er war 13 oder 14. I speak English. Ich spreche Englisch. He speaks German and Russian. Und er Deutsch und Russisch. Good thing about chess. Und die gute Sache bei Schach. If you know the rules. Wenn du die Regeln kennst. You don't have to talk very much. Musst du nicht viel reden. So we played for about an hour. Also wir haben dann circa eine Stunde gespielt. He was a very good chess player. Und er ist ein guter Schachspieler. I'm good enough to beat our kids at home. Ich bin gut genug, um meine Kinder zu Hause zu schlagen. But I was winning. Aber ich habe gewonnen. And as I looked across the table at the other man. Und wie ich dann diesen jungen Mann angeschaut habe. He knew I was winning. Hat er gewusst, dass ich gewinne. And what he thought was. Und was er gedacht hat war. He's losing. Dass er verliert. And you could see it in the expression of his face. Und du konntest das in seinem Gesichtsausdruck sehen. The problem with winning in chess, das Problem mit dem Gewinnen beim Schachspielen is that if you make a mistake, ist, dass wenn du einen Fehler machst, then you're losing. Dann verlierst du. I made a mistake. Ich habe einen Fehler gemacht. And he knew that. Und er hat das gewusst. And then he realized, Und daran hat er erkannt, that he was winning. Dass er gewinnt. His expression changed very clearly. Und dann hat sich sein Gesichtsausdruck ganz klar verändert. He sat up in his chair. Er hat sich auf einmal aufgesetzt in seinem Sessel. He looked over the board. Hat über das Schachbrett geschaut. He looked at me. Hat mich angeschaut. And he smiled. Und hat gelächelt. Now I knew I was losing. Und dann habe ich gewusst, dass ich verliere. The importance of that message to me. Und the importance of that situation to me. Also diese Situation hat mir gezeigt. Is the difference between winning and losing. Dass es einen Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren gibt. Very much affects how we approach life. Dass das sehr beeinflusst, wie wir das Leben angehen. When he was losing, he was very sad. Und wie er im Verlieren war, war er sehr traurig. He felt no hope. Hat er keine Hoffnung gespürt. He knew he couldn't win on his own. Er wusste, dass er selbst allein nicht gewinnen konnte. He's going to need somebody else to help him win. Er hat jemanden gebraucht, der ihm helfen würde zu gewinnen. Just like we need Christ to help us win. Genauso wie wir Christus brauchen, um uns zu helfen, zu gewinnen. And then there's another, a third situation that I want to share with you. Dann war noch eine dritte Situation, die ich euch gerne erzählen möchte. We had dinner at Mark and Karen's house with some of their Iranian friends. Wir hatten Abendessen at Mark und Karens Haus mit ein paar von ihren iranischen Freunden. And the great thing is now they're our friends. Und das Großartige ist, dass sie jetzt unsere Freunde sind. And they shared their testimonies with us. Und sie haben ihre Zeugnisse uns erzählt. The sacrifices that they're willing to make for their faith. Die Opfer, die sie willens sind zu machen für ihren Glauben. The things that they have endured because of their belief in Christ. Die Dinge, die sie ausgehalten haben wegen ihres Glaubens an Christus. They moved us to tears. Die haben uns zu Tränen bewegt. I was worried about getting on an airplane to Vienna. Ich habe mir darüber Sorgen gemacht, in ein Flugzeug zu steigen und nach Wien zu fliegen. And they live every day in fear of their life. Und sie leben jeden Tag in Angst um ihr Leben. Ajub shared a word that stuck with me as he shared his testimony. Und Ajub. Ajub hat etwas gesagt, was his testimony, as he shared his testimony. Und wie er sein Zeugnis gesagt hat, he was very humble. War er sehr demütig. He said, I've done nothing. Er hat gesagt, ich habe nichts getan. Christ did everything. Christus hat alles gemacht. All I did was accept his invitation to join him. Und alles, was ich getan habe, war seine Einladung annehmen, mit ihm zu gehen. What a great example of partnership. Was für ein großes Beispiel von Partnerschaft. So what are you afraid of? Also, wofür fürchtest du dich? I'm confident that if we trust in God, he will help us to overcome our fears. Ich bin überzeugt, dass wenn wir Gott vertrauen, dass er uns helfen wird, unsere Ängste zu überwinden. Failure will not be an option. Versagen wird keine Möglichkeit mehr sein. I receive an email devotion every day. Ich bekomme jeden Tag so eine E-Mail-Andacht. The week before I left, I received this devotion. Und in der Woche, bevor ich weggefahren bin, habe ich diese Andacht bekommen. Und ich habe einfach nur jetzt auf den Bildschirm geschaut, wie ich diesen Schriftvers gesehen habe. And I just stared at the screen. Und ich habe einfach nur den Bildschirm angestarrt. The verse was Psalms 147:10, which I didn't really know. Der Vers war Psalm 147:10, den ich eigentlich nicht gekannt habe. Here's what it says. Und hier ist, was da steht. The Lord delights in those. Der Herr erfreut sich an denen. Who put their hope. Die ihre Hoffnung. In his unfailing love. Auf seine unfehlbare Liebe setzen. I'm reminded of the very first Bible verse I can ever recall impacting my life. Und ich erinnere mich an den ersten Bibelvers, den ich jemals auswendig gewusst habe in meinem Leben. It was about 23 years ago. Das war vor ca. 23 Jahren. I was an 18-year-old kid who had attended church religiously all my life. Ich war ein 18-jähriger Bursche, der einfach aus Religiosität immer in die Kirche gegangen ist, sein ganzes Leben lang. Yet at that moment, God became very real to me. Aber in diesem Moment ist Gott sehr real für mich geworden. He invited me to be a player on his team. Er hat mich eingeladen, ein Spieler auf seinem Team zu sein. 1. Korinther 2:9. 1. Korinther 2:9. Eye has not seen. Was kein Auge gesehen. Ear has not heard. Und kein Ohr gehört hat. Mind has not conceived. und in keines Menschen Herz gekommen ist. What God has prepared for those who love him. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. I never dreamed I would be standing in a church in Vienna sharing a message with you. Ich hätte nie davon geträumt, in einer Gemeinde in Wien zu stehen und eine Botschaft zu predigen. So what are you afraid of? Also wofür fürchtest du dich? It's time to become an impact player for God. Es ist Zeit, ein aktiver Spieler für Gott zu werden. Our team came to Vienna to provide a conference for moms. Unser Team ist nach Wien gekommen, um eine Konferenz zu bringen für Mütter. But God did so much more. Aber Gott hat so viel mehr gemacht. And as I reflected on the conference, und wie ich über die Konferenz nachgedacht habe, God provided the final point for this message. Hat Gott den Schlusspunkt von dieser Botschaft jetzt mir gegeben. You see, it's a tradition at the end of a Hearts at Home conference to sing a song specifically composed for Hearts at Home. Und es ist eine Tradition bei einer Konferenz von Hearts at Home, ein Lied zu singen, das speziell für Hearts at Home geschrieben wurde. It's a perfect representation of the key to not failing God. Es ist eine perfekte Repräsentation von dem Schlüssel, wie man Gott nicht versagt. How do we succeed in spite of our struggles? Wie können wir Erfolg haben trotz unserer Kämpfe? It brings everything into perspective for me. Das bringt alles in Perspektive für mich. You want to succeed and not fail? Du möchtest Erfolg haben und nicht versagen? Here's the answer. Hier kommt die Antwort. Here's the title of the song. Da kommt der Titel des Liedes. Make my heart your home. Mach mein Herz zu deinem Zuhause. It's time to get in the game. Es wird Zeit, in das Spiel einzusteigen. You're uniquely qualified to be on the team. Du bist auf ganz eigene Weise qualifiziert, um ein Teamspieler zu sein. God needs you to reach out around to the people around you. Gott braucht dich, dass du die Leute um dich herum erreichst. I have an illustration to show you the impact of people who say yes to God. Und ich habe eine Illustration davon, um zu zeigen, wie Gott Leute verwendet, um Leute zu erreichen. And they don't know I'm going to do it. Und die wissen nicht, dass ich das mache. Mark and Karen, can you come up front here? Karen? Mark und Karen, könnt ihr bitte nach vorne kommen? Right down here, right down in front, Mark. Come on. Oh, good. 10 years ago, vor 10 Jahren, Mark and Karen said yes to God. Haben Mark und Karen ja zu Gott gesagt. When he said go to Vienna. Wie er gesagt hat, geht nach Wien. Let's pretend their 4 boys are with them. Also lass uns jetzt vorstellen, als wären ihre 5 Buben jetzt da. Jason represents one of them. Hi Jason. Jason ist einer von ihnen. If you know the Dossett boys, wenn ihr die Kinder von den Dossetts kennt, you know they're making an impact for God in Vienna. Dann wisst ihr, dass die auch einen Einfluss haben in Wien. 10 years ago, they asked my wife Becky and I to support them. Vor 10 Jahren haben sie meine Frau Becky und mich gebeten, sie zu unterstützen. Becky, come on. Becky, komm mit. About 3 years ago. Vor circa 3 Jahren. Karen said, "I have an idea." Hatte Karen gesagt, ich habe eine Idee. Hearts at Home has been doing conferences for 10 years in America. Hearts at Home hat jetzt schon seit 10 Jahren Konferenzen in Amerika gemacht. But we've never done anything overseas. Aber wir haben noch nie was eben auf einem anderen Kontinent gemacht. Karen says, "I have a team." Und Karen hat gesagt, ich habe ein Team. Will anybody, will the ladies on the Vienna team please come forward? Würden die Frauen von dem Wien-Team nach vorne kommen? Anybody who helped at the conference yesterday, if you helped on the team. Jeder, der bei der Konferenz gestern geholfen hat. And then we talked about it back in America. Und dann haben wir darüber in Amerika gesprochen. I just need the people on the team. Hey, Mark, okay. And then we had a team from America. Und dann hatten wir ein Team aus Amerika. Come on up. Komm nach vorn. Because of these two teams, wegen dieser zwei Teams, about 200 moms attended our conference this weekend. Sind haben ca. 200 Mütter die Konferenz an der Konferenz teilgenommen. Is anybody here who attended the conference? Please come forward. Ist da irgendjemand hier, der die an der Konferenz teilgenommen hat, wenn ihr nach vorn kommen könnt. Vor 10 Jahren haben Mark und Karen Ja zu Gott gesagt, um nach Wien zu kommen. Look at the impact they've had. Und schaut euch den Einfluss an, den sie gehabt haben. They will have an impact on you. Sie werden einen Einfluss auf euch haben. And you'll have an impact on Vienna. Und ihr werdet einen Einfluss auf Wien haben. And Austria. Und Österreich. And Europe. Und Europa. And the world. Und die Welt. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father. Himmlischer Vater. We are so grateful for all you've done for us. Wir sind so dankbar für all das, was du für uns getan hast. We're thankful that you've already won the game. Wir sind so dankbar, dass du schon das Spiel gewonnen hast. We're thankful that you ask us to be on the team. Und wir sind so dankbar, dass du uns gebeten hast, Teil des Teams zu sein. That you invite us to be part of the winning team. Dass du uns einlädst, Teil von dem gewinnenden Team zu sein. We're thankful for the times we say yes. Und wir sind dankbar für die Zeiten, wo wir Ja gesagt haben. And forgive us when we say no. Und wir bitten um Vergebung, wo wir Nein gesagt haben. And our prayer, und unser Gebet ist, is that when we succeed, dass wenn wir Erfolg haben, it's because we say yes more often than we have before. Dass es deshalb ist, weil wir einfach öfters Ja zu dir gesagt haben als vorher. Use our talents. Verwende unsere Talente. Use our skills. Unsere Fähigkeiten. Use our lives. Unser Leben. Please change the world. Und bitte verändere die Welt. In Christ's name we pray. In Christus Namen beten wir. Amen. Amen.